Erster Herr, ich komme zu dir. Bitte hilf mir. Ich will keine Angst haben. Zweiter, du bist gut. Bitte rette mich. Hör mir zu und hilf mir. Dritter, sei wie ein starker Fels für mich. Du bist mein Schutz. Hilf mir bitte. Vierter, mein Gott, hilf mir gegen böse Menschen. Rette mich vor schlechten Leuten. Fünfter, ich hoffe auf dich, Herr. Ich vertraue dir schon sehr lange. Sechster, du hilfst mir seit meiner Geburt. Du sorgst immer für mich. Ich singe für dich. Siebter, viele Menschen wundern sich über mich. Aber du bist mein starker Schutz. Achter, ich lobe dich den ganzen Tag. Ich sage, du bist sehr groß. Neunter, ich bin jetzt alt. Bitte geh nicht weg. Ich habe keine Kraft mehr. Zehnter, meine Feinde sprechen schlecht über mich. Sie wollen mir wehtun. Elfter, sie sagen, Gott hilft ihm nicht mehr. Wir fangen ihn jetzt. Zwölfter, Gott, bleib bitte bei mir. Komm schnell und hilf mir. Dreizehnter, meine Feinde sollen verlieren. Sie sollen sich schämen. Sie wollten mir schaden. Vierzehnter, aber ich warte auf dich. Ich lobe dich immer mehr. Fünfzehnter, ich erzähle allen, du bist gut. Du hilfst mir immer. Ich kann es nicht zählen. Sechzehnter, ich erzähle von deinen großen Taten. Nur du bist wirklich gut. Siebzehnter, Gott, du hast mich früh gelehrt. Ich erzähle heute noch von deinen Wundern. Achtzehnter, ich bin alt und grau. Verlass mich nicht. Ich erzähle den Kindern von deiner Kraft. Neunzehnter, du bist sehr gut, Gott. Du tust große Dinge. Niemand ist wie du. Zwanzigster, ich hatte viel Not und Schmerz. Aber du machst mich wieder lebendig. Einundzwanzigster, du machst mich wieder groß. Du tröstest mich wieder. Zweiundzwanzigster, ich spiele Musik für dich. Du bist treu, Gott von Israel. 23. Ich singe laut vor Freude. Du hast mich gerettet. Ich bin glücklich. 24. Ich spreche immer von deiner Hilfe. Meine Feinde haben verloren. Sie schämen sich.